بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Die heutigen Verse, die uns anschauen möchten, sind die Verse 84 bis 92, inshallah. Ich lese die Verse vor. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, ich lese direkt die deutsche Übersetzung vor. Vers 84. Sag, wir glauben an Allah und an das, was auf uns und was auf Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ja'qub und die Stämme als Offenbarung herabgesandt wurde und was Musa, Isa und den Propheten von ihrem Herrn gegeben wurde. Wir machen keinen Unterschied bei jemandem von ihnen und wir sind ihm ergeben. Wer aber als Religion etwas anderes als den Islam begehrt, so wird es von ihm nicht angenommen werden und im Jenseits wird er zu den Verlierern gehören. Wie sollte Allah ein Volk recht leiten, das wieder ungläubig wurde, nachdem es den Glauben angenommen hatte und nachdem es bezeugt hatte, dass der Gesandte wahrhaft ist und nachdem zu ihm die klaren Beweise gekommen waren. Und Allah leitet nicht das ungerechte Volk recht. Der Lohn jener ist, dass auf ihnen der Fluch Allahs und der Engel und der Menschen allesamt liegt, ewig darin zu bleiben. Die Strafe soll ihnen nicht erleichtert, noch soll ihnen Aufschub gewährt werden. Außer denjenigen, die nach alledem bereuen und verbessern, so ist Allah allvergebend und barmherzig. Jene aber, die ungläubig werden, nachdem sie den Glauben angenommen haben und hierauf an Unglauben zunehmen, deren Reue wird nicht angenommen werden und jene sind die Irregehenden. Gewiss, diejenigen, die ungläubig geworden sind und als Ungläubige sterben, von keinem von ihnen würde die ganze Erde voll Gold angenommen werden, auch wenn er sich damit loskaufen wollte. Für jene wird es schmerzhafte Strafe geben und sie werden keine Helfer haben. Ihr werdet die Güte nicht erreichen, bevor ihr nicht von dem ausgebt, was euch lieb ist. Und was immer ihr ausgebt, so weiß Allah darüber Bescheid. Wir hatten beim letzten Mal uns die Verse, unter anderem den Vers 81, 82 und 83 angeschaut, wo Allah subhanahu wa ta'ala den Ahlul Kitab, dem Volk der Schrift, klar gemacht hat, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit den Propheten ein Abkommen gemacht hat, dass jeder Prophet an alle Propheten glauben muss. Und jeder, der einem Propheten folgt, diesen Propheten folgen muss, aber trotzdem auch an alle anderen Propheten glauben muss. Und sollten wir, also Allah hat mit den Menschen ausgemacht, sollte es eine Gemeinschaft von Muslimen geben, die einem Propheten folgt und der Prophet stirbt. Und da kommt ein anderer Prophet und er bestätigt das, was der Prophet vorher auch gesagt hat, dann müssen sie diesen Propheten folgen. Jetzt, was hat das zu tun, warum wird es erwähnt in Bezug auf die Juden und die Christen? Weil, wenn sie behaupten, an Musa und an Isa und Ibrahim und Ishaq und Jakob und Dawud und Suleiman und so weiter zu glauben, dann obliegt es ihnen auch an die Propheten, an alle Propheten gleichermaßen zu glauben. Und nicht an manche Propheten zu leugnen und manchen Propheten sogar Kufr vorzuwerfen. Und andere Propheten akzeptieren sie, sogar übertreiben in der Liebe zu ihnen. Und dann kann es auch nicht sein, also wenn wir einem Propheten glauben müssen, der das bestätigt, was die Propheten vorher gesagt haben, dann kann es auch nicht sein, dass Isa a.s. gekommen ist mit einem neuen Iman, einem neuen Glauben und widerspricht dem Iman, den die anderen Propheten verkündigt haben. Also stimmt was nicht. Entweder Isa war ein falscher Prophet oder ihr lügt über Isa. Isa hat nicht das gesagt, was ihr von ihm behauptet zu sagen, gesagt zu haben. Eins von den beiden muss sein. Wir sind der ersten Ansicht und die Christen auch, außer den Juden. Ja? Wir sind der ersten Ansicht, Isa hat die Wahrheit gesprochen, aber es ist nicht das, was die Christen uns über ihn sagen. Nachdem Allah subhanahu wa ta'ala das ihnen klar gemacht hat, und deswegen Allah bezeichnet den Koran als Ayat Bayinat, klare Verse, klare Beweise, weil diese logischen Beweise, das ist kein Wunder, das sind ganz normale logische Beweise. Wenn du das akzeptieren willst, wenn du die Wahrheit wissen möchtest, und die Wahrheit, der Wahrheit folgen möchtest, musst du dieser logischen Schlussfolgerung glauben. Wenn du nicht dieser logischen Schlussfolgerung glaubst, wie kannst du in dir innerlich vereinbaren, dass irgendwann mal plötzlich kommt ein Prophet, der etwas anderes sagt, als alle Propheten vorher gesagt haben. Wie geht das? Adam hat es nicht gewusst, Noah hat es nicht gewusst und alle Propheten haben es nicht gewusst. Das kann nicht sein. Diese Frage muss als dieser Christ, der Jude, für sich, oder besonders jetzt der Christ, für sich selbst beantworten können. Wenn nicht, dann ist ein Widerspruch in seinem Glauben irgendwo. Und dann sagte Allah subhanahu wa ta'ala, eine rhetorische Frage, oder eine Frage, die keine Antwort in dem Sinne bedarf. Begehren Sie denn eine andere als Allahs Religion, der Islam? Und Allah macht es uns klar, dass es der Islam ist, indem er sagt, وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ, wo sich ihm doch jeder ergeben hat. Also jeder ist ihm ein Muslim, jeder ist ihm ein gottergebener Mensch. Jeder ist ihm ergeben und das ist der Islam. Und ebenso macht Allah subhanahu wa ta'ala es uns im 85. Vers ganz klar und er sagte, wer aber als Religion etwas anderes als den Islam begehrt, so wird es von ihm nicht angenommen werden. Und im Jenseits wird er zu den Verlierern gehören. Und dieser Sache auch kann keiner widersprechen. Kein Jude und kein Christ kann sagen, nein, dass er sich Gott zu ergeben, kann nicht die wahre Religion sein. Das geht nicht. Der Jude und der Christ muss dieser Sache zustimmen, weil er glaubt selbst, dass man sich Gott ergeben muss. Daraufhin sollte ein Jude oder ein Christ die Frage bejahen. Allah sagt, begehren Sie denn eine andere als Allahs Religion? Sollten Sie sagen, ja, wir begehren eine andere als Allahs Religion, dann haben Sie sich selbst bestätigt, dass Sie ungläubig sind. Wenn Sie sagen, nein, wir begehren die Religion Allahs, dann soll der Prophet sallallahu alaihi wasallam zusammengefasst, nachdem jetzt viele Verse, wir haben gesagt, etwa die ersten 80 Verse oder ein paar mehr, sind in Bezug auf die Christen von Najran herabgesandt worden. Und zusammenfassend sagen wir, im 84. Vers soll der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu den Ahl al-Kitab sagen, sag, wir glauben an Allah und an das, was auf uns und was auf Ibrahim, Ismail, Ishaq, Jakob und die Stämme als Offenbarung herabgesandt wurde. Wer soll sagen? Natürlich Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warum spricht er in der Wir-Form? Warum sagt er, wir glauben? Ja, weil er ist ein Mensch und er spricht für seine Ummah. Und so ist es, die Muslime haben einen Imam, der für sie spricht. Wir glauben an Allah und an das, was auf uns, was auf Ibrahim, jetzt hat Allah subhanahu wa ta'ala hier einige Prophetennamen erwähnt. Welche Prophetennamen? Also Propheten, die edle Propheten waren, wie alle Propheten waren. Aber besonders Propheten, die die Juden und Christen gut kennen. Also, wir sagen ihnen, passt auf, die wahre Religion ist die Religion Allahs. Nennen sie, wie ihr wollt. Und was wir glauben, wir Muslime, ist, wir glauben an das, was diese Propheten geglaubt haben. Seid ihr dabei oder nicht? Sie müssen sagen, wir sind dabei. Sie müssen sagen, wir sind damit einverstanden. Sie können nicht sagen, wir glauben nicht an Ismail, nicht an Ishaq und nicht an Jakob und so weiter. Weil es steht in ihren Büchern drin. Und sie behaupten es ja. Und jetzt sagen wir zu ihnen, wir glauben das gleiche wie ihr. Nur der Unterschied zwischen uns und euch ist, wir ergeben uns Allah subhanahu wa ta'ala vollkommen und wir beten niemand anderes an außer Allah. Ibrahim ist klar. Jeder von uns kennt Ibrahim, der die Kaaba gebaut hat und andere gewaltige Dinge gemacht hat. Und Ismail, seinen Sohn, den er opfern sollte. Und Ishaq, alayhi salam, seinen zweiten Sohn, den er bekommen hat, nachdem er Ismail hatte opfern sollen. Dann Ya'qub, alayhi salam, der Sohn von Ishaq, alayhi salam. Und Ya'qub ist derjenige, wie wir gesagt haben, der den Beinamen bekommen hat, Israel. Ya'qub ist derjenige, der den Beinamen bekommen hat, Israel. Und die Kinder von Ya'qub, das sind diejenigen Menschen, die wir nennen, Bani Israel oder Banu Israel. Und die Stämme als Offenbarung, Stamm auf Arabisch As-Sabt, ist das gleiche wie bei den Arabern Qabila. Bei den Kindern Araber, bei den Kindern Israels redet man von Asbat und bei den Arabern redet man von Qabail, das sind beides Stämme. Bei den einen heißt es so, bei anderen heißt es so. Und was die Stämme als Offenbarung herabgesandt bekommen haben, was auf sie herabgesandt wurde, nämlich die Propheten, die bei ihnen waren. Denn unter den Kindern Israels gab es, subhanallah, immer Propheten. Bis Isa a.s. kam, er war dann der letzte Prophet von den Kindern Israels. Und wir meinen mit den Stämmen die 12 Kinder von Jakob, von Jakob a.s. Er hat 12 Kinder gehabt und jedes Kind von seinen Kindern hat eine hat so viele Kinder bekommen, dass es ein ganzer Stamm geworden ist. Also er hatte eine gesegnete Nachkommenschaft. Unter ihnen gab es Rechtschaffene und Menschen, die weniger rechtschaffen waren. Und ebenso glauben wir an das, was Musa und Isa und den Propheten von ihren Herren gegeben wurde. Musa und Isa natürlich speziell erwähnt, klar, weil es die Juden behaupten, Musa zu folgen, Moses, und die Christen behaupten, Isa zu folgen. Und wir glauben an das Buch, das Musa erhalten hat, Taurah. Und wir glauben an Al-Injil, das Evangelium, was Isa erhalten hat. Ein Evangelium, nicht vier. Und ebenso den gesamten Propheten, was ihnen von ihren Herren gegeben worden ist. Dieser Satz beweist uns, dass wir nicht nur an die Propheten glauben, die Allah uns erwähnt hat, sondern wir glauben an alle Propheten, auch wenn Allah sie nicht namentlich erwähnt hat. Wir machen keinen Unterschied bei jemandem von ihnen und wir sind ihm ergeben. Was heißt Unterschied machen bei jemandem von ihnen? Dieser Vers ist fast der gleiche wie in Surat al-Baqarah. Und wir haben gesagt, Unterschied zu machen zwischen den Propheten bedeutet, dass man an einen an manche Propheten glaubt und an andere Propheten nicht glaubt. An manche Propheten zu glauben und an andere Propheten nicht zu glauben. Das bedeutet Unterschied machen. Unterschied machen bedeutet nicht zu sagen, ein Prophet ist besser als der andere. Was wir auch nicht machen dürfen. Wir dürfen nicht sagen, der Prophet Nuh ist besser als der Prophet Lot. Sowas darf man nicht sagen. Ja? Aber dass es Unterschiede an Stufen unter den Propheten gibt, ist klar. Allah sagte im Koran, وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ. Wir haben die einen Propheten den anderen bevorzugt. Sagt Allah in Surat Al-Isra. طيب. Und wir sind ihm ergeben, Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist der Islam. Und das ist auch auf Arabisch, heißt es, وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. Also wir sind Muslime, heißt es auf Arabisch wortwörtlich. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, manche Leute übrigens sagen ja, man braucht nicht beten, man braucht nicht fasten, man braucht nicht, weiß nicht was machen, alle diese Sachen, die für den Menschen keinen Nutzen bringen. So sagen sie. Ja. Sie sagen, man braucht diese ganzen Sachen nicht tun, sondern das Wichtigste ist, dass man ein guter Mensch ist. Dass man freundlich zu den Menschen ist, dass man den Menschen hilft, dass man den Menschen nicht schadet und so weiter. Das heißt, jeder Nutzen zwischen dir und den Menschen. Manche Leute sagen, das ist das, was zählt. Natürlich, das ist, hat mit Islam natürlich nichts zu tun, ist klar, wissen wir alle. Und diesen Leuten, unter anderem, antwortet Allah subhanahu wa ta'ala und er sagt ihnen, wer aber als Religion etwas anderes als den Islam begehrt, so wird es von ihm nicht angenommen werden. Und im Jenseits wird er zu den Verlierern gehören. Absolute Voraussetzung, dass Allah subhanahu wa ta'ala irgendetwas von dir akzeptieren wird am Tag der Auferstehung an guten Taten, ist, dass du ein Muslim gewesen bist. Sonst kannst du es vergessen. Sonst werden deine gesamten Taten, wie Allah es beschrieben hat in Surat al-Furqan, wie verwehter Staub sein. Und aus Staub sind deine Taten, läufst man einmal darüber und sind weg. Das war's. Und Allah hat dich nicht ungerecht behandelt, weil er hat dir deinen Lohn im Diesseits schon gegeben. Dadurch, dass du gesund warst, dass du Essen gegessen hast, getrunken hast, das ist schon deine Belohnung gewesen. Denn wie es heißt, überliefert es, selbst wenn ein Mensch für Allah Sujud machen würde, ab Tage seiner Geburt an, bis zum Tage seines Todes, hätte er nicht einmal Allah aufrichtig für eine einzige Ni'ma gedankt, die Allah ihm gewidmet hat. Ja, das ist nicht möglich. Deswegen müssen wir anerkennen, dass alles von Allah subhanahu wa ta'ala kommt durch seine Gunsterweisung, durch seine Ni'ma, durch seinen Fadl. Ja? Und wir haben dazu nichts beigetragen. Und Alhamdulillah verlangt er von uns nicht, uns zu revanchieren. Also man kann sich nicht revanchieren, selbst wenn man sein gesamtes Leben lang für Allah widmen will. Und dazu sagen wir, Allah verlangt gar nicht einmal das. Also Allah hat nicht verlangt, dass man sein ganzes Leben lang widmet. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, das Lebensalter meiner Ummah, meiner Anhänger, meiner Ummah, ist zwischen 60 und 70 Jahren. zu den 60, das ist meistens der Fall. Die meisten Menschen von der Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam leben so lange, dass sie zwischen 60 und 70 Jahre alt werden. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam zum Beispiel ist auch in diesem Alter gestorben. Sagen wir mal, jemand wird 60 Jahre alt. Wenn jemand 60 Jahre alt wird und wir wissen erfahrungsgemäß, jeder von uns, dass man in seinem Leben, wie lange schläft man? Ein Drittel seines Lebens schläft man, ungefähr. 8 Stunden pro Tag. Von den 60 Jahren sind dann schon mal 20 Jahre weg. Bleibt nur noch 40 Jahre übrig. Von diesen 40 Jahren hat Allah auch nicht verlangt von uns, dass wir immer nur Salihat machen, gute Taten machen. Man darf auch Mubahat machen. Es gibt auch Freizeit, ja, gibt's auch, ja. Von diesen 40 Jahren, wenn wir davon 10 Jahre wegnehmen an Freizeit, 10 Jahre wegnehmen an Freizeit, was viel zu wenig ist. Viel zu wenig ist. Nehmen wir 20 Jahre weg. Bleiben noch wie viele Jahre übrig? 20. Bleiben noch 20 Jahre übrig. Von diesen 20 Jahren, wenn man sich einmal bewusst macht, es hört sich jetzt erstmal viel an, aber macht sich mal bewusst, ist es schwer, 20 Jahre lang einer bestimmten Sünde aus dem Weg zu gehen. Ist es schwer, 20 Jahre lang einer bestimmten Sünde aus dem Weg zu gehen. 20 Jahre lang einfach durchhalten, 20 Jahre lang nicht Zinsen zu nehmen, nicht Zinsen zu geben. 20 Jahre lang einfach nicht, etwas essen, was verboten ist. Ja? Wenn du das geschafft hast, 20 Jahre lang, nur, dann Allah wird dir ein Paradies geben, dessen Ausmaße so groß sind wie die Ausmaße der Himmel und der Erde. Das ist das eine. Und zweitens, es wird nicht 20 Jahre lang dauern, sondern 20 Jahre, danach nochmal 20 Jahre, dann nochmal 20 Jahre, nochmal 20 Jahre und es hört nicht auf. Wenn man sich das bewusst gemacht hat, und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns den Erfolg verleihen, dass wir die Sache uns bewusst machen, weil dann weiß man, der Sinn der Sache ist was? Der Sinn der Sache ist, du machst dir nur bewusst, dass du musst es aushalten. Es ist nicht einfach, den Haram-Sachen aus dem Weg zu gehen jedes Mal. Aber versuch dir bewusst zu machen, ich muss es aushalten, noch ein bisschen, und dann ist es vorbei, und dann, alhamdulillah, werde ich sowieso nicht mehr der Versuchung ausgesetzt sein. Ja. Möge Allah uns dazu Kraft geben, dass wir die Sache umsetzen. Wer also eine andere Religion als die Religion Allahs begehrt, egal wie du stirbst, ob du als Atheist stirbst, oder als Christ stirbst, oder als Jude stirbst, oder als, weiß nicht, was noch gibt, wo sterben kannst, Pantheist, Buddhist, wenn du stirbst und als Nicht-Muslim, Allah hat dir die Hölle versprochen. Es gibt keine andere Religion bei Allah subhanahu wa ta'ala als diese. Und deswegen brauchen wir die Sachen nicht schön reden. Allah sendet diesen Koran herab als Frohbotschaft und als Warnung für die Leute. Also wenn jemand dich fragt, als Christ, was passiert mit mir, wenn ich sterbe, oder wenn du ihnen den Islam beibringen möchtest, gehört es dazu, zur Botschaft, dass du den Menschen klar machst, pass auf, es gibt 2 Wege nach dem Tod, es gibt die Jannah und es gibt An-Nar, und es gibt keinen dritten Weg. Und damit er sich das bewusst macht. Und manchmal denkt man, ein Wort hat keine Auswirkung, aber manchmal haben wenige Worte große Auswirkungen einer Person, und sie, und wenn sie nicht direkt es aufnimmt, aber sie wird darüber nachdenken, und manchmal tragen die Früchte erst viel später, ja, weil sie es von hier hört und von da hört und so weiter. So. Hauptsache man ist ehrlich in seiner Da'wah und redet nicht Sachen schön und sagt ihnen, Alhamdulillah, ihr glaubt an Isa, ihr glaubt auch nur einen Gott, und so. Das stimmt ja überhaupt gar nicht, wenn man es einfach so sagt. Man legt sie rein, im Grunde man legt sie rein. Ja. Wallahu musta'an. Was bedeutet es, dass Allah sagt, man wird zu den Verlierern gehören? Ja, das heißt, man wird in die Hölle gehen und auf ewig in der Hölle bleiben. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wie sollte Allah ein Volk recht leiten, das wieder ungläubig geworden ist oder ungläubig wurde, nachdem es den Glauben angenommen hatte und nachdem es bezeugt hatte, dass der Gesandte wahrhaft ist und nachdem zu ihm die klaren Beweise gekommen waren. Und Allah leitet nicht das ungerechte Volk recht. Dieser Ausdruck von Allah subhanahu wa ta'ala, wie sollte Allah ein Volk recht leiten, das wieder ungläubig wurde, auf wen bezieht es sich? Es bezieht sich auf Leute, die gläubig gewesen sind und dann den Islam verlassen haben. Wer im speziellen Falle ist hier gemeint? Im speziellen Fall die Juden, die Christen. Sie waren gläubig, als sie ihren Propheten gefolgt haben. Die Juden, wie lange waren sie gläubig? Solange sie Musa al-Islam befolgt haben, was er gesagt hat. Als dann die anderen Propheten gekommen sind, haben sie auch an die anderen Propheten geglaubt. Die Gläubigen von ihnen. Aber als dann abschließend Isa a.s. gekommen ist, haben sie ihm nicht geglaubt. Und sie haben ihn geleugnet. Und darauf sind sie aus dem Islam ausgetreten. Das, die Christen, bei den Christen hat es vielleicht ein bisschen länger angedauert, weil sie spätestens ungläubig geworden sind, nachdem Muhammad s.a.w. mit dem Koran entsandt wurde. Und sie haben Muhammad s.a.w. geleugnet und ebenso den Koran. Und dadurch sind sie aus dem Islam ausgetreten. Weil es gab immer, auch unter den Christen Leute, Allahu a'lam, die an einen Gott geglaubt haben und Isa a.s. als einen Propheten gesehen haben, einen Gesandten Gottes, und nicht als Sohn Gottes oder Gott selbst. Wie sollte Allah ein Volk rechtleiten, das wieder ungläubig geworden ist, nachdem es muslimisch geworden ist? Dieser Ausdruck bedeutet nicht, dass es unmöglich ist, sondern bedeutet, es ist sehr, sehr, sehr weit hergeholt und sehr unwahrscheinlich, dass Allah subhanahu wa ta'ala jemanden, der den Islam verlassen hat, wieder zum Islam zurückleiten wird. Dieser, warum? Allah macht es uns klar, sagte. Nachdem, er sagte, und Allah leitet das ungerechte Volk nicht recht. Weil das ist eine der größten Ungerechtigkeiten, wenn nicht, das ist die größte Ungerechtigkeit an sich, ja, Wulm auf Arabisch, Ungerechtigkeit, dass du den Islam verlässt, nachdem Allah dir diese Ni'ma gegeben hat, dass du Muslim bist. Und du sagst, ich möchte sie nicht, und nimmst eine andere Religion an. Das ist so eine große Ungerechtigkeit, dass im Normalfall Allah subhanahu wa ta'ala wird dir nicht mehr Hidayah geben nach dieser Sache. Und das ist eine Sache, die können wir mit eigenen Augen sehen. Leute, die den Islam verlassen, wie ihr Ende ist. Dass sie nicht mehr zum Islam zurückfinden. Und du redest mit ihnen, als wären sie niemals Muslime gewesen. Die Hidayah, dieses Licht, das sie gehabt haben, ist nicht mehr da. Ist einfach nicht da. Es ist so, als wären sie niemals Muslime gewesen. Wallahu musta'an. Nein, und dann, Beispiel, wenn so passiert ist, ich kenne eine Person, Beispiel, ich wollte dir nur sagen, dass der Muslim gewesen wäre, aus meiner Stadt und so, und wo ich ihn gehört habe, der irgendwie, der wollte das nicht akzeptieren, und dann später, dass ich gehört habe, dass der irgendwie andere Religion genommen hat. Beispiel, für mich, dieser Mann absolut ist gestorben, absolut. Und dann, wenn der irgendwie, sag mal in 10 Jahren oder 5 Jahren oder so, irgendwie, kommt er wieder zu Islam und sagt wieder, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, trotzdem darf man ihn nicht nehmen, oder? Pass auf. Er war Muslim. Pass auf. Wenn du kurz wartest, dann kriegst du die Antwort drauf. Deswegen, inshallah, das werden wir alles erwähnen. Mach dir keine. Inshallah. Deswegen habe ich auch gesagt, die Aussage Allahs im 86. Vers, wie sollte Allah ein Volk recht leiten, das wieder ungläubig wurde, nachdem es den Glauben angenommen hatte? Gemeint ist, es ist sehr unwahrscheinlich, dass so ein Mensch überhaupt wieder Muslim wird. Wenn sie muslimisch wird wieder, dann ist er unser Bruder im Glauben. Da zweifelt keiner daran. Ja? Und der Beweis dafür ist der Hadith von Ibn Abbas, radiallahu anhu, bei An-Nasai und bei anderen. Er sagte, radiallahu an, كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك. Es gab einen Menschen von den Ansar, der den Islam angenommen hatte und danach ist er vom Glauben abgefallen, ist Murtad geworden und ist wieder Mushrik geworden. ثم تندم, dann hat er es bereut. فأرسل إلى قومه, dann hat er nach seinem Volk geschickt. Das heißt, er hat jemanden geschickt zu seinem Volk, zu seinen Leuten von den Ansar. Die Ansar, ja. Und zwar hat er jemanden hingeschickt und gesagt zu dieser Person, bitte geht zum Gesandten sallallahu alaihi wasallam, geht ihr bitte zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und fragt ihn, kann ich Tauba machen? Gibt es für mich noch einen Weg zurück? Und dann hat dann ging eben seine Leute zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam und sie sagten zu ihm, inna fulanan qad nadima, die Person so und so ist hat bereut, wa innahu amarana an nas'alaka oder nas'aluka hal lahu min tauba, und er hat von uns verlangt, dass wir dich fragen, ob es für ihn Tauba noch gibt. Fanazalat kayfa yahdi Allahu qauman ila qawli ta'ala fa inna Allaha ghafurur rahim. Daraufhin hat Allah subhanahu wa ta'ala diese Verse abgesandt, die Verse 86 bis 89 herabgesandt. Und der 89. Vers, das ist der entscheidende Vers, wo Allah sagte, außer denjenigen, die nach alledem bereuen und verbessern, so ist Allah allvergebend und barmherzig. Also auch jemand, der den Islam verlassen hat und findet den Weg zu seinen Glaubensbrüdern oder zu den Muslimen wieder zurück, diese Person, Allah subhanahu wa ta'ala, vergibt ihr auch ihre Sünden, die sie gemacht hat, und sie ist wieder ein Muslim, wie die anderen Muslime auch. Das ist natürlich die Katastrophe, die passiert ist, ist, dass alle seine Taten sind weg. Alle seine Taten, die er gemacht hat als Muslim beim ersten Mal, sind weg. Und es gibt einen Khilaf unter den Gelehrten, bekannter Khilaf, so eine Person, wenn sie Hajj gemacht hat, sollen sie nochmal Hajj machen oder nicht? Ja? Manche Gelehrte haben gesagt, solch eine Person muss Hajj komplett nochmal neu machen, weil die Tat ist weg. Und andere haben gesagt, braucht keinen Hajj machen nochmal. Und sondern, wenn sie den Islam annimmt, bekommt sie ihre guten Taten wie Hajj und so weiter wieder zurück. Wie dem auch sei, die Katastrophe ist gewaltig, dass sie alle ihre Gebete und solche Sachen verloren hat. Wallahu ta'ala a'lam, wie gesagt, nach der einen Ansicht. Und die zweite größte Katastrophe ist natürlich, was wäre passiert, wenn er gestorben wäre? In dem Kufr-Zustand, Allah musta'an. Dann wäre er als Ungläubiger gestorben. Und was er auf jeden Fall verpasst hat, noch zusätzlich die ganze Phase, wo er Kafir war, die ganzen guten Taten, die er verpasst hat. Nur Allah weiß, wie Allah einen Menschen belohnen wird für ein Gebet, das er verrichtet hat. Und wenn es auch noch ein Pflichtgebet war, ist die Gewalt, die Belohnung natürlich umso größer. Also haben wir gelernt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, wenn er Islam verlassen hat, zum Islam wieder zurückkommt, sehr gering ist. Was bedeutet Rechtleiten? Rechtleiten bedeutet aus der Finsternis herausleiten. Weil die Finsternis ist gewaltig. Und damit du aus dieser Finsternis rauskommst, brauchst du Allahs Hilfe dafür. Damit er dich auf den richtigen Weg zeigt, der beleuchtet ist. Durch wen beleuchtet ist? Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns gezeigt den Weg. Und hat uns, wie wenn er Lampen aufgestellt hätte, gesagt, geht diesen Weg, dann werdet ihr ankommen. Wenn ihr links, rechts geht, ist das Licht weg. Und dann kommt ihr nicht mehr an. Wie bitte? Amen. Amen. Wie sollte Allah ein Volk recht leiten, das wieder ungläubig wurde, nachdem es den Glauben angenommen hatte? Nachdem es den Glauben angenommen hatte. Also sie waren Muslime, haben dann ihren Islam verlassen. Und nachdem es bezeugt hatte, dass der Gesandte wahrhaft ist, weil sie haben gewusst, Muhammad sallallahu alaihi wasallam wird kommen, und sie wussten, dass er welche Eigenschaften er haben wird. Und als er genau mit diesen Eigenschaften kam, sie hatten vorher Iman an Raib gehabt. Iman an das Verborgene. Raib hatten sie gehabt. Sie glaubten an diesen Propheten. Wären sie gestorben, wäre wahrscheinlich besser gewesen für sie. Aber als er gekommen ist, haben sie ihn geleugnet. Normalerweise, was müsste passieren? Subhanallah. Normalerweise, die Leute, die müssten in Tränen fallen vor Freude, dass sie den Gesandten sallallahu alaihi wasallam vortreffen, den sie die ganze Zeit gewartet haben. Wegen dem sie nach Medina gegangen sind, um ihn zu treffen. Ja? Und also das hätte man eigentlich erwarten müssen. Und das hat auch mit Sicherheit der Prophet sallallahu erwartet oder seine Freunde erwartet. Nur ist subhanallah, ist genau das Gegenteil wegen ihrem Nationalismus, ja, das Gegenteil geschehen. Und nachdem zu ihm die klaren Beweise gekommen sind, die klaren Beweise, wie zum Beispiel Mu'jizat, Wunder, oder wie diese Verse hier, wo Allah teilweise sagt, was sie glauben, ja, und wie sie reden, und was sie an Sünden begangen haben, und was Allah uns in Surat al-Baqarah alles über sie erzählt hat. Das sind alles Beweise. Das sind klare Beweise von Muhammad, dass er über sie Bescheid weiß, über Dinge, die er eigentlich gar nicht selbst erlebt hat. Aber sie wissen davon sehr klar Bescheid. Wie zum Beispiel, dass ihre Schriften verfälscht sind. Ja. Muhammad hat niemals eine Schrift von ihren Schriften gelesen. Okay? Wie weiß er diese Sachen? Wie kann er diese Behauptungen aufstellen? Ja, weil er hat jemanden, der allwissend ist und es ihm mitgeteilt hat. Und klare Beweise sind es auch, weil ich gesagt habe, wir haben in diesen Versen viele logische Argumentationen kennengelernt, sodass ein Jude und Christ muslimisch werden muss, wenn er die Wahrheit akzeptieren möchte. Deswegen ist der Koran sind klare Beweise. Und Allah leitet nicht das ungerechte Volk recht. Warum nicht? Ja, weil es ungerecht ist. Das ist alles. Wenn sie nicht ungerecht wären, würde Allah ihnen den Weg zeigen. Wenn sie sagen würden, wir möchten die Wahrheit und wir akzeptieren das, was bei uns im Buch steht und wir erkennen diesen Propheten an, sallallahu alaihi wa sallam, dann Allah wird sie, ihre Herzen öffnen für den Islam und der Glaube wird in ihren Herzen Platz finden. Und warum wurden sie als ungerechte Menschen bezeichnet? Weil sie so oft Ungerechtigkeiten begangen haben, dass es eine Eigenschaft zu ihnen wurde. Weil ein Mensch, der einmal eine Sache falsch macht, den bezeichnet man nicht als jemand, ein Sünder oder jemanden, der ein Freveler ist oder jemand, der ein ungerechter Mensch ist, aber jemand, der es regelmäßig macht, das sind diejenigen Menschen, die man als ungerechte Menschen dann bezeichnet. Dieser Vers 86 ist allgemein gehalten, wie ihr gemerkt habt. Da kommt weder das Wort Jude vor, noch das Wort Christ vor, noch irgendwelche speziellen, noch Ahlul Kitab. Warum? Weil Allah, das findet man im Koran sehr, sehr oft, haben wir auch öfter darauf hingewiesen in Surat al-Baqarah. Obwohl es klar ist, mit wem der Prophet sallallahu alaihi wasallam gerade spricht oder sprechen soll oder wem er es mitteilen soll, trotzdem die Verse sind allgemein, ohne Namen. Warum? Mindestens zwei Weisheiten, haben wir gesagt. Erste Weisheit, weil das gilt nicht nur für die Personen damals, weil dieser Koran gilt bis zu Yawm al-Qiyamah. Zweitens, weil damit diese Namen nicht verewigt sind. Stell dir vor, Allah würde sagen, die Person so und so, die Person so und so, dann hätte er schon über sie geurteilt. Wie bei über Abu Lahab. Abu Lahab hatte keine Chance mehr. Aber diese Personen, die diese Verse hören, haben noch die Chance, den Glauben anzunehmen. Also eine Rahma von Allah subhanahu wa ta'ala. Der Lohn von solchen Menschen ist jener, dass auf ihnen der Fluch Allahs und der Engel und der Menschen allesamt liegt. Darüber haben wir auch schon in Surat al-Baqarah geredet und gesagt, was Fluch bedeutet und gesagt, dass, was es bedeutet, die Menschen sie auch verfluchen. Und ungerechte Menschen werden also, und das ist sehr wichtig jetzt für uns, ungerechte Menschen werden eventuell wegen ihrer schlechten Taten niemals recht geleitet. Wenn du also wenn du Leute siehst, die weit weg vom Iman sind, weit weg vom Glauben sind, ihre Gebete sind nicht in Ordnung und so weiter und so fort, es liegt einfach an ihnen selbst. Sie sind diejenigen, die ungerechte Taten begehen. Sie sind diejenigen, die Sünden haben und deswegen zwickeln sie sich nicht. Es gibt Muslime, die sind 50 Jahre alt und die sind auf dem Iman-Zustand, Iman-Pegel, Tachometer, entwickeln sie sich nicht. Die haben sich nicht entwickelt, 50 Jahre lang, gleiche Muslime geblieben. Sie sind immer noch das gleiche Gebet, das sie verrichten. Sie haben nicht Khushu' entwickelt, sie haben nicht gelernt, wenigstens ihr Gebet richtig zu verrichten. Ja. Sie haben sich nicht entwickelt, weil sie nicht gelernt haben, weil sie nicht gefragt haben, weil sie bestimmte Sünden haben, die Allah subhanahu wa ta'ala dazu bringt, dass sie nicht, dass er sie nicht leitet, den richtigen Weg leitet. Sondern er lässt sie dann, wie sie sind. Verändern sie sich, Allah hat versprochen, dass er den Zustand von den Leuten ändert, wenn sie sich selbst ändern. Ja. Wie er sagt in Surat Ar-Ra'd. Und deswegen, wenn man eine Sünde begangen hat, sollte man sich beeilen, damit Tauba zu machen. Denn wenn man ein Sünder ist, kann es sein, dass Allah dich nicht mehr leitet. Und wenn Allah dein Herz versiegelt, wie wir in Surat al-Baqarah gelernt haben, dann ist es eine Katastrophe. Weil dieses Herz dann wieder zu öffnen, ist sehr schwierig. Deswegen nach der Sünde soll man sofort Tauba machen, damit Allah subhanahu wa ta'ala diese Sünde auslöscht durch eine gute Tat. Und dann leitet dich Allah subhanahu wa ta'ala auch beim nächsten Mal wieder, wenn du eine Sünde begangen hast. Sie bleiben ewig darin. Wo bleiben sie ewig darin? In der Hölle. In der Hölle bleiben sie Khalidina fiha, in der Hölle oder in diesem Fluch, in dieser La'na, in diesem Fluch und natürlich der zur Hölle führt. Denn die La'na bedeutet ja, dass du von Allahs Barmherzigkeit weit weg bist. Die Strafe soll ihnen nicht erleichtert werden, noch soll ihnen Aufschub gewährt werden. Aufschub wird ihnen nicht gewährt, um Gutes zu tun, aber auch ebenso andersrum in diesem Leben. Keiner stirbt schneller, nur weil er eine Sünde begeht. Das ist auch eine Rahma von Allah. Wenn Allah wollte, sagte er im Koran, dass wenn er die Menschen für ihre Sünden zur Rechenschaft ziehen würde, sofort, dann würde auf der Erde kein Mensch und kein Tier mehr übrig bleiben. Aber obwohl du Sünden tust, Allah sagt nicht, okay, wenn du noch mehr Sünden tust, dann stirbst du dafür noch schneller. Macht er nicht, Alhamdulillah. Ja? Umgekehrt genauso. Wenn der Tod kommt, kriegst du nicht mehr Zeit. Kriegst du nicht mehr Zeit. Aber Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala behandelt keinen ungerecht. Er gibt jedem die Zeit, die er braucht. Und Alhamdulillah hat Allah den 89. Vers abgesandt. Sonst würden wir tatsächlich sagen müssen, dass Allah die Tauba nicht annimmt von Leuten, die Kafir geworden sind, nachdem sie Muslime waren. Allah sagte, außer denjenigen, die nach alledem Tauba machen und verbessern. Was verbessern sie? Sie verbessern ihr Herz. Sie reinigen ihr Herz durch den Schmutz des Kufr und reinigen es durch den Iman. Und ihre Taten, die schlechten Taten, machen sie dafür gute Taten. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ja gesagt, oder Allah sagt im Koran, innal hasanat yudhibna sayyat. Das heißt, die guten Taten löschen die schlechten Taten aus. Walhamdulillah, das ist ein gewaltiger Vers. Eine schlechte Tat, machst du eine gute, dann ist diese schlechte Tat weg und du hast noch 9-mal mehr gute Taten. Allah gibt dir die gute Tat 10-fach zurück, mindestens. So ist Allah allvergebend und barmherzig, also nimmt Allah subhanahu wa ta'ala auch diese Taube an und verzeiht dir und lässt sich in seine Barmherzigkeit eingehen. Und so öffnet er die Tür für die Leute noch, die, wie heißt es, Taube machen wollen. Ansonsten, eine Sache habe ich noch vergessen zu sagen. Und zwar beim 85. Vers, wegen der Prophet, Allah sagte ja, wer als Religion etwas anderes als den Islam begehrt oder verlangt oder sich wünscht oder strebt, so wird es von ihm nicht angenommen werden. Und wir haben einen Hadith, der ähnlich ist wie dieser Vers. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, والذي نفس محمد بيده, ich schwöre bei demjenigen, an dessen Hand die Seele von Muhammad ist, لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. Jeder Jude und jeder Christ, oder er sagte so, jeder Mensch von dieser Umma, sei es ein Jude oder ein Christ, der stirbt und über mich von mir gehört hat, also von mir als Propheten gehört hat, und er stirbt und glaubt nicht an das, womit ich geschickt worden bin, entsandt worden bin, der wird ein Höllenbewohner sein. Und der Hadith ist bei Sahih Muslim. Und ebenso sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata illa nafsun muslima. Es wird keiner ins Paradies eingehen, außer einer muslimischen Seele. Und dieser Hadith ist also bei Bukhari, bei Muslim, Ibn Majah und Tirmidhi. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu aufgefordert, dass er im Hajj, am Yom al-Hajj al-Akbar, der Tag der großen Hajj, ja, das ist Yom al-Nahr, der erste Feiertag, Yom al-Nahr, der 10. von Dhul-Hijjah, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Ali gesagt, dass er unter den Leuten laufen soll und diesen Hadith ausrufen soll. La yadkhulul janna illa nafsun muslima. Ins Paradies wird nur eine muslimische Seele eingehen. Ins Paradies wird nur eine muslimische Seele eingehen. An diesem Tag hatte der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Möglichkeit, den meisten Menschen diese Sache mitzuverkünden. Ja? Und sollte es da noch nicht Muslime unter ihnen gewesen sein, dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ab diesem Tag hat er die Khutbah gehalten und gesagt, dass ab jetzt kein Mushrik mehr Tawaf machen darf und kein Nackter mehr Tawaf machen darf in der Kaaba und so weiter und so fort. Und diesem Zeitpunkt hätte sein können, waren noch Mushrikin anwesend. Wallahu a'lam, hätte sein können. Und dann hat er ausgerufen, ins Paradies wird niemand eingehen außer einer muslimischen Seele, und somit, Alhamdulillah, ist die Botschaft überbracht worden von ihm, alayhi salatu wassalam. Dann sagte Allah subhanahu wa ta'ala im 90. Vers, jene aber, die ungläubig werden, nachdem sie den Glauben angenommen haben und hierauf an Unglauben zunehmen, deren Reue wird nicht angenommen werden, und jene sind die Irregehenden. Imam al-Tabari, der Imam der Tafsir-Gelehrten, rahimahullah, er sagte, dass es hier um die Juden handelt. Er sagte, jene aber, die ungläubig werden, nachdem sie den Glauben angenommen haben, und danach wird ihr Kufr noch mehr, ja, deren Taube wird nicht akzeptiert. Wie ist das passiert bei den Juden? Wie sind sie ungläubig geworden? durch den Kufr an Isa a.s. Spätestens, sagen wir mal, spätestens, ich glaube, Leute vor, aber spätestens. Wie haben sie ihren Glauben dann noch vermehrt, Unglauben noch vermehrt, als Muhammad s.a.w. kam? Und der Koran haben sie wieder nicht geglaubt. Also der Kufr noch mehr geworden. Also ist der Iman Stufen und der Kufr auch Stufen. Ja. Und das gehört zu unserer Aqida. Deren Taube wird Allah nicht annehmen und die sind die Ad-Dallun, die Irregehenden. Ad-Dallun, Ad-Dallin ist das gleiche, ist nur grammatikalischer Unterschied. Ja. Dieser Vers hat manchen Tafsir-Gelehrten Schwierigkeiten bereitet. Denn warum wird Allah von solch einer Person kein Taube annehmen? Wenn er Taube macht, angenommen er ist muslimisch, dann wird Kafir. Und sein Kopf wird immer größer. Und nachher macht Taube, wird Muslim. Warum nimmt Allah die Taube nicht mehr an? Die Antwort ist, eine von dreien mindestens. Und zwar haben manche Gelehrte gesagt, gemeint ist beim Tod. Das heißt, solche Leute, wenn sie sterben, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala beim Sterben ihre Taube nicht annehmen, weil der Tod ist khalas, der Tod endet, die Chance, dass du Taube machen kannst. Das ist die erste Ansicht. Diese Ansicht, wie man sofort merkt, hat sein Für und Wider, weil dies gilt für jeden Menschen, nicht nur für diese Menschen speziell. Für jeden Menschen, der als Kafir stirbt, Allah wird ihre Taube nicht annehmen. Die zweite Ansicht ist, dass ihre Taube vor dem Kufr nicht akzeptiert wird. Sie waren ja gläubig. Und wenn sie irgendeine Taube gemacht hatten, als gläubige Muslime, danach wurden sie ja Kuffar. Dann wurde ihre Taube alles zunichte. Allah hat ihre Sünden, ihre Taube nicht akzeptiert. Das heißt, er wird sie zur Rechenschaft ziehen für die Sünden, die sie damals getan haben. Weil sie keine Taube gemacht haben mehr dafür. Ja. Weil wenn deine Taten weg sind, dann auch deine Taube ist weg. Das ist eine sehr gute Tat, die ist auch weg. Ja. Die dritte Ansicht ist, dass gemeint ist, solange sie Kuffar sind, Allah wird ihre Taube nicht annehmen. Das heißt, wenn sie Kuffar sind und im Kufrzustand Taube machen und als Kuffar sterben, diese Taube ist nichts nütz. Sondern sie müssen den Islam vorher angenommen haben. Sonst sind sie, sonst gehören sie zu den Irregehenden. Gewiss, diejenigen, die ungläubig geworden sind und als Ungläubige sterben, das ist der entscheidende Punkt. Das sind jetzt die dritte Kategorie von Menschen, diesen Versen, die wir uns anschauen. Die ersten waren diejenigen, die den Iman angenommen haben und dann wurden sie Kuffar. Die meisten von ihnen bleiben Kuffar, kommen nicht zum Islam zurück. Die zweiten von ihnen sind muslimisch. Dann wurden sie Kuffar, dann wurde der Kuffar noch mehr. Wird der Koffer noch größer. Die dritte Kategorie ist jetzt die entscheidende, wo es kein Zurück mehr gibt, wenn du als Kafir dann letztendlich auch noch stirbst. Diejenigen, die ungläubig geworden sind und als Ungläubige sterben, von keinem von ihnen würde die ganze Erde voll Gold angenommen werden, auch wenn er sich damit loskaufen wollte. Die ungläubigen Menschen, sie werden sich natürlich wünschen, sich loszukaufen vor der Strafe der Hölle. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns in einem Hadith, der überliefert ist von Anas radiallahu anhu. Anas schreibt diesen Hadith dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zu. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Inna Allaha yaqulu li ahwani ahli an-nar 'adaban. Allah wird zu demjenigen Höllenbewohner sagen, der am Schwächsten bestraft wird. لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به. Wenn dir alles jetzt gehörte, was es auf der Erde gibt, würdest du dich damit loskaufen wollen? قال نعم. Er sagt ja. قال, dann sagt Allah سبحانه وتعالى فقد سألتك ما هو أهون من هذا. Ich habe von dir etwas verlangt, was noch viel einfacher ist als das. Kunta, ma huwa ahwanu min hadha, wa anta fi sulbi Adam, alla tushrika bi, fa abayta illa shirk. Ich habe von dir etwas verlangt, was noch einfacher ist als dies, als du dich in den Lenden von Adam befandest. Ich habe von dir verlangt, dass du keinen Schirk begehen sollst. und du hast dich geweigert, du wolltest unbedingt Schirk begehen. Und diese Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim. Und in einer anderen Version bei Bukhari heißt es, dass Allah zu den Menschen sagt, wenn dir die ganze Erde voll Gold gehören würde. Das ist noch mehr als das. Nicht nur die ganze Erde, sondern die ganze Erde wäre Gold, würdest du nicht damit loskaufen wollen. Der Mensch würde sagen, ja. Aber es hat keinen Wert. Es hat keinen Wert mehr an dem Tag. Deswegen ist es egal, wie viel es ist. An dem Tag gibt es, wie der Prophet gesagt hat, keine Dinar mehr, kein Dirham mehr. Es gibt nur noch gute Taten, schlechte Taten. Kannst du, wer ist es, hast du keine guten Taten, dann wird mit deinen schlechten Taten gespielt oder mit schlechten Taten des anderen gespielt und so weiter und so fort. Das heißt, lesen wir den Vers nochmal. Gewiss diejenigen, die ungläubig geworden sind, als Ungläubige sterben, von keinem von ihnen wird am Tag der Auferstehung würde die ganze Erde voll Gold angenommen werden. Das heißt, wenn er Sadaqa geben wollte, um sich irgendwie die Strafe zu schwächen oder ähnliches, es würde für ihn nicht angenommen werden. Und auch nicht, wenn er sich damit loskaufen wollte, dass er ganz frei kommt von der Strafe, wird nicht akzeptiert werden. Diese Sache kann nicht passieren. Gibt nicht. Die gibt keine Erde voller Gold. Kennen wir nicht. Ja? Aber wenn es so wäre, das heißt, Allah will uns etwas sagen, was nicht möglich ist, damit wir es gar nicht darüber, damit man gar nicht erst denkt, dass es vielleicht so sein könnte. Für jene wird es schmerzhafte Strafe geben und sie werden keine Hilfe haben, also werden sie niemals Hilfe haben. Das bedeutet, sie bleiben auf ewig in der Hölle. Und dann schauen wir uns den letzten Vers, Alhamdulillah, für den heutigen Tag an, der 92. Vers von Surat Ali Imran, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagte, ihr werdet die Güte nicht erreichen, bevor ihr nicht von dem ausgebt, was euch lieb ist. Und was auch immer ihr ausgebt, so weiß Allah darüber Bescheid. Und da bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er uns zu denjenigen macht, die diese Verse umsetzen, wie Allah es gesagt hat. Denn wir haben Beispiele aus der Sira von den Sahaba, dass sie diesen Vers tatsächlich so umgesetzt haben, wie er darin steht. Ihr werdet nicht die Güte erreichen, bevor ihr nicht von dem ausgebt, was euch lieb ist. Was ist die Güte? Güte, auf Arabisch Al-Birr, und steht für alles, was gut ist. Und deswegen ist das Wort Güte im Deutsch tatsächlich gut. Weil Güte und Gut ist das gleiche Wortursprung. Ja? Und alles Gute ist die Güte. Ihr werdet diese Stufe der Güte oder das Gute selbst nicht erreichen, und gemeint ist Al-Jannah. Ihr werdet Al-Jannah nicht erreichen, bevor ihr nicht von dem ausgebt, was euch lieb ist. Wie passt dieser Vers jetzt zu den Versen vorher? Allah subhanahu wa ta'ala hat uns einmal den Vers einmal klar gemacht, wie du Iman, wie du Muslim wirst, Juden, Christen, wie sie in den Islam reinkommen, wie wir Muslime sind und bleiben. Und jetzt gibt es aber noch mehr als das. Es ist nicht so ein Islam dann fertig. Es gibt auch noch mehr Stufen als den Islam. Es gibt Al-Ihsan. Ja, das ist noch eine bessere Stufe als das, die beste Stufe. Und zwar gibt es unter den Gläubigen Stufen. Und wir wollen ja nicht nur einfach Muslime sein, sondern wir wollen zu den besten Muslimen gehören. Und wenn du zu den besten Muslimen gehören möchtest, dann musst du die Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala vorziehen, vor der Liebe zu Ad-Dunya und vor der Liebe zu deinem eigenen Vermögen. Wenn du also etwas hast, was du sehr, sehr liebst und du gibst es für Allah her, dann erreichst du die Stufe der Güte. Vorher wirst du sie nicht erreichen. Weil Allah sagte, لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Ihr werdet die Güte der Stufe nicht erreichen. Ihr werdet die Güte nicht erreichen, bevor ihr nicht von dem ausgeht, von eurem Vermögen etwas ausgeht, was euch lieb ist. Was ihr sehr gerne mögt. Und das ist genau die Sache. Jeder von uns gibt sehr gerne einfach Sadaqa, was er nicht gerne mag. Ein Parfum, das er nicht mag, gibt er gerne her. Ein Kleidungsstück, was er nicht selbst anziehen mehr möchte, gibt er sehr gerne her. Aber die Frage ist, gibst du auch gerne Sachen her, die du sehr gerne magst? Ja? Und wenn du das kannst, dann hast du die Stufe der Güte erreicht. Und dafür haben wir natürlich, und was auch immer ihr ausgebt, so weiß Allah darüber Bescheid. Also auch wenn du nicht, Alhamdulillah, auch wenn du nicht es schaffst, die hohen Stufen zu erreichen, aber wir wollen die hohen Stufen erreichen, dann Allah weiß trotzdem Bescheid, auch wenn du nur einen Euro spendest oder einen Cent spendest, Allah weiß darüber Bescheid. Und Alhamdulillah weiß Allah darüber Bescheid, weil wenn er darüber nicht Bescheid wüsste, das würde bedeuten, wir müssten unsere guten Taten in uns merken. Ja? So Alhamdulillah ist 50%, inshallah weniger als 50% müssen wir uns merken, und zwar nur noch die schlechten Taten. Die schlechten Taten müssen wir uns merken, weil da kann es sein, du musst einem Menschen dein Recht zurückgeben, kann sein, du musst Tauba machen, Ja, und du musst Allah sowieso darüber um Vergebung beten. Aufgrund dieses Verses wird erzählt bei Ibn Jarir al-Tabari, rahimahullah, der Imam der Mufassirin, wie ich gesagt habe, dass Umar ibn Khattab eine Sklavin, die er hatte, und zwar eine Sklavin, die er am liebsten mochte, freigelassen hat für Allah subhanahu wa ta'ala. Und ebenso, dass Zayd radiallahu anhu ein Pferd gespendet hat für Allah subhanahu wa ta'ala, sein Lieblingspferd. Und was uns auch authentisch überliefert worden ist, über Abu Talha radiallahu anhu. Abu Talha gehörte zu den reichsten Medinensern, zu den reichsten Leuten in Medina, und er hatte Gärten von Palmen, und er hatte einen Garten von Palmen, der genau gegenüber der Moschee vom Propheten sallallahu alaihi wasallam war. Und dieser Garten heißt Bayraha, sagt er. Und als dieser Vers herabgesandt worden ist, ist Abu Talha zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gegangen und hat zu ihm gesagt, und dieser Bayraha, dieser Garten, der Palmgarten, da war auch ein Brunnen drin mit gutem Wasser. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam liebte es, dort Wasser zu trinken aus diesem Brunnen. Und dieser Garten, da ging dann Abu Talha zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagte zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, Inna Allaha yaqulu fi kitabihi, Allah sagt in seinem Buch, ihr werdet die Güte nicht erreichen, bis ihr nicht von dem ausgeht, was euch lieb ist. وَإِنَّهَا ja, dann sagt er, radiallahu anhu, dass er diesen Garten hat, Bayraha, und dass es das Vermögen ist, was er am allerliebsten mag von all seinen Vermögen. Allah hat nicht verlangt in dem Vermögen, dass wir alles geben. Und hat auch nicht verlangt von dem, was uns am liebsten ist. Hat er nicht gesagt. Er sagt, dass ihr von dem ausgebt, was ihr liebt. Ein Teil dessen, was ihr liebt. Er hat das Beste hergegeben, was er liebt, radiallahu anhu. Und zwar sagte er dann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, es ist eine Sadaqa für Allah. Ich möchte dadurch, also sage ich gemäß die Belohnung, bei Allah subhanahu wa ta'ala reservieren. Deswegen sagte er, O Gesandter Allahs, mach damit, was du für richtig hältst. Also gib diesen Garten, wem du möchtest. Dann sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, Dhaka oder Dhalika malun rabih. Dhalika malun rabih, dies ist ein gewinnbringendes Vermögen. Dies ist ein gewinnbringendes Vermögen. Und dann sagt er, قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ, ich habe sehr wohl gehört, was du gesagt hast. Ich habe es also aufgenommen. قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ فِيهَا وَإِنِّي أَرَى أَن تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ. Dann sagt der Gesandte صلى الله عليه وسلم, ich bin der Meinung, dass du es unter deinen Verwandten verteilen sollst. Dann hat er, radiallahu anhu, seinen Verwandten und seinen Cousins väterlicherseits verteilt, radiallahu anhu, arda. Und dieser Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim. Was interessant ist für uns, eine Sache, und zwar, dass ein Mensch Sadaqa geben will und nicht selbst bestimmt, wo er die Sadaqa hingibt, sondern er fragt jemanden, der besser Bescheid weiß, nicht jetzt, wo es am sinnvollsten ist, für Dunya-Zwecke. Nein, am sinnvollsten ist bei Allah subhanahu wa ta'ala. Denn die Sadaqa für deine Verwandten ist besser als die Sadaqa für jemand Fremdes. Ja. Und was gibt es besser als den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu fragen, in dieser Hinsicht, was die beste Sadaqa ist? Gibt es nicht. Er hat es gemacht, und heutzutage, wer sind die Erben der Propheten? Die Gelehrten. Wenn du also etwas spenden willst und du möchtest wissen, wie es am meisten, die meiste Belohnung bekommen kannst, frag einen Gelehrten, der Bescheid weiß, wie du am besten die größte Belohnung bekommen kannst von Allah subhanahu wa ta'ala durch diese Sadaqa. Ja. Ein einfaches Beispiel, was ich schon mal erwähnt habe, ein reicher Mann, ein realistisches Beispiel, ein echtes Beispiel, das stattgefunden hat, der ein Millionär ist. Dieser Mensch hat zeitweise, immer wenn Zakat kam, hat er jedem armen Menschen 10 Real gegeben. 10 Real heutzutage durch 5 etwa 2 Euro. So dass sich die armen Menschen, der war Millionär, also das, der hatte ungefähr, also ich habe vergessen, aber eine große Zahl an Geld hat er gehabt, was er an Zakat zahlen muss. Eine sehr große Summe. Da haben sich zum Zakat-Tag, haben sich die Leute in Reihen gestellt vor seinem Haus. Und hat jedem einzelnen Menschen seine 2 Euro gegeben. 10 Real, sagen wir mal. Was hat der arme Mensch von 2 Euro? Nichts. Und wenn ich sage nichts, das ist nicht übertrieben. Also es ist wirklich nichts. Ja? Weil ob du einen Tag länger lebst oder nicht, das spielt auch keine Rolle mehr. Dieses Geld, das isst du davon, dein, auf 10 Real, also die Rabin isst du meinetwegen 2-3 Tage lang dein Tamis zum Frühstück und das war's. Dann ist das Geld auch weg. Du kannst nicht investieren, du kannst nicht damit machen. Ja? Dann hat ein Mann, möge Allah ihn dafür belohnen, ihm den Vorschlag gemacht, pass mal auf, warum machst du das Ganze? Das bringt doch gar nichts. Bringt niemandem etwas. Und vielleicht in dieser Reihe, die sich aufstellen, sind Leute, die überhaupt nicht so arm sind. Ja, das weißt du auch nicht. Er hat gesagt, such dir 10 Leute auf. Dein Geld reicht aus für Folgendes. Such dir 10 Leute aus und eröffne für sie Geschäfte. Ein Business. Ja, und er hat das gemacht für 10 verschiedene arme Menschen. Und derjenige, der es mir erzählt hat, gesagt, dass etwa 7 davon dann leben konnten. Von dieser Zaka. Und das ist eine Zaka, Alhamdulillah, Zaka. Jariya. Man sagt immer Sadaqa Jariya, ich sage jetzt Zakah Jariya, eine fortlaufende Zakah. Du hast einmal gegeben und die Belohnung bekommst du inshallah weiterhin. Und diese Idee ist, ich meine, das Geld, was er gegeben hat, ist das gleiche, aber er hat es besser hergegeben. Wallahu a'lam wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Was ich noch sagen wollte am Ende ist, die für die Statistik, falls es Leute interessiert, Alhamdulillah, haben wir mit Tafsir angefangen, am 30. April 2004, das sind jetzt nicht 3 Jahre, 2 Jahre und 9 Monate so, ungefähr 2 Jahre und 9 Monate, fast 3 Jahre. Und wir haben mir, wie viel Juz'a jetzt zu Ende gekriegt? Genau 3 Ajza, Alhamdulillah. Das ist eine große Ni'ma, das heißt, hochgerechnet, Alhamdulillah haben wir sehr viel noch die Zeit, die wir investieren können für Allah subhanahu wa ta'ala, um Tafsir noch zu lernen. Und dies, warum? Weil wir uns nur einmal die Woche treffen. Einmal die Woche ist sehr wenig. Wenn man Zeit hätte, sollte man dafür sorgen, dass solche Sachen täglich stattfinden. Man kann ja einen Tag Pause machen, wenn man unbedingt möchte. Was heißt Pause? Das ist, wir essen doch auch jeden Tag. Warum sollen die unsere Seele nicht auch was zu sich jeden Tag nehmen? Ja? Aber Alhamdulillah, wir haben ein Zehntel hinter uns und noch 9 Zehntel vor uns im Sinne von, wir freuen uns darauf. Weil jede Vers, den wir lernen, inshallah versuchen wir ihn umzusetzen. Und wir lernen ja dadurch. Und Allah subhanahu wa ta'ala erhört die Gelehrten. Und je mehr man lernt, desto gelehrter ist man. Wallahu ta'ala.